dich da wieder mal allein und wieder mal aus der Traum. Deine Augen bohren Löcher in die dunkle Nacht, füllen sich mit Tränen. Die Enttäuschung hält dich wach. Du fühlst dich elend, leer und krank. In deinem Kopf ist Chaos und das schon stundenlang. Seine Blicke, seine Worte hast du nicht durchschaut. Selbst im Druck der Hände wieder viel zu schnell vertraut. Illusion. Tag erwacht, Illusion.